Hallo, mein Name ist Nadja Rakowitz. Ich habe hier mal in Frankfurt politische Wissenschaften studiert und bei dem Joachim Hirsch dann eine Abschlussarbeit geschrieben über die einfache Warenproduktion. Das war eine Kritik an einer frühsozialistischen Utopie von dem Proudhon und zugleich dann der Versuch einer Rekonstruktion von bestimmten Argumenten, die der Marx dagegen eingewandt hatte. Ja. Ich lebe hier immer noch in der Nähe von Frankfurt, arbeite für die Zeitung Express und da liegen auch ein paar auf dem Büchertisch, wen das interessiert. Zeitschrift für sozialistische Betriebs- und Gewerkschaftsarbeit nennt die sich. Und ja, ansonsten arbeite ich für den Verein Demokratischer Ärztinnen und Ärzte und organisiere noch ein bisschen die Marx-Gesellschaft und beteilige mich dort auch an Diskussionen. Ich hatte mir das heute so vorgestellt, dass ich also allerhöchstens eine Dreiviertelstunde rede und wir anschließend in die Diskussion kommen. Mein Verständnis ist erstmal nicht, dass ich hier einfach erstmal alles kläre und den Anspruch habe, die Verständnisfrage ultimativ zu beantworten, sondern ich kann anbieten, mein Verständnis der Marx'schen Theorie, also der Kritik der politischen Ökonomie, euch zu sagen und ihr könnt dann mit mir darüber diskutieren, ob ihr das plausibel findet oder nicht. Ich wollte das so machen, dass ich erstmal ein Stück weit die Voraussetzungen der Kritik der politischen Ökonomie und damit eigentlich auch ein Stück weit den theoretischen Werdegang von dem Marx anspreche, um dann so einen kleinen Durchgang durch das Kapital zu machen, so wie ich es eben lese und daran dann bestimmte Begriffe und Argumente zu erläutern. Der Mir hat es vorhin so schön gefragt, ob ich Wertkritik bin oder nicht. Ich kann euch versichern, ich bin noch nie Wertkritik gewesen. Allenfalls ist meine Position eine Wertkritik. Ob diese Position aber identisch ist mit dem, was Wertkritik zum Beispiel bei Robert Kurz oder bei dem Norbert Drängler heißt, das werden wir nachher diskutieren können. Zunächst einmal vertrete ich natürlich eine Position, die den Wert als eine konstitutiv zum Kapitalismus gehörende Kategorie kritisiert. So. Aber ich bin natürlich noch mal etwas anderes als die Wertkritik. Also, Kritik der politischen Ökonomie, das ist der Untertitel von diesem Werk von dem Marx, was oft nur als Kapital zitiert wird und was oft auch nur als Kapital gelesen wurde, also als eine positive Theorie von Kapital oder Kapitalismus, positiv jetzt erstmal im methodischen Sinn. Der Untertitel ist lange Jahre, jahrzehntelang, würde ich sagen, unterschlagen worden, Kritik der politischen Ökonomie. Das wird so wirklich in seiner ganzen Dimension politisch und methodisch meines Erachtens erst richtig, sagen wir mal, ab den 60ern des letzten Jahrhunderts diskutiert. Und darum geht auch der Streit, was heißt da Kritik? Und ich denke, es gibt mindestens vier verschiedene Aspekte von dem, was bei dem Marx Kritik heißt. Die erste Ebene wäre die, dass das immer Kritik der ökonomischen Realität ist, also des Kapitalismus, der kapitalistischen Gesellschaften. Marx hat diese ganzen Sachen in England geschrieben, Mitte des 19. Jahrhunderts, und hatte vor Augen, nicht mehr früh hochkapitalistische Verhältnisse in England. Man kann das im Kapital teilweise nachlesen an den Stellen, wo er historische Beschreibungen auch macht, wo er sich zum Beispiel auf Berichte von Fabrikinspektoren und so weiter beruft und die Zustände in kapitalistischen Betrieben und in Städten und Wohnstätten in kapitalistischen Gesellschaften beschreibt, die menschenunwürdig und grauenvoll sind, die man heute natürlich noch ganz genauso hat, vielleicht weniger in Westdeutschland, auch nicht in Ostdeutschland, aber in vielen anderen Teilen der Welt hat man noch genau solche Zustände. Das ist sicher einer der wichtigsten Beweggründe für den Marx, eine Kapitalismuskritik zu machen. In der frühen Schrift von ihm, in der Kritik der Rechtsphilosophie, hat er das noch so formuliert, die Kritik der Religion endet mit der Lehre, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sei, also mit dem kategorischen Imperativ, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Da stellt sich aber natürlich sofort die Frage, wie hat man diese Verhältnisse, wenn man eine wissenschaftliche Kritik an ihnen üben will. Und wissenschaftlich heißt immer auch eine begründete Kritik für den Marx, nicht irgendwie eine, die von irgendeinem Standpunkt aus gesetzt ist und gesagt, die setze ich jetzt politisch oder militärisch durch, sondern der Anspruch ist, komme ich gleich nochmal drauf, eine begründete Kritik an diesen Verhältnissen zu liefern. Und dann muss man sich aber damit auseinandersetzen, wie hat man diese Verhältnisse. Er hat früh mehr mit so staatsrechtlichen Fragen beschäftigt, mit der Rechtsphilosophie, auch mit Staatsrecht. Es gibt da eine Schrift, die heißt Zur Judenfrage. Die heißt deshalb so, weil es eine Diskussion gab unter den Junghegelianern, vor allem Bruno Bauer hat da so eine Schrift verfasst, die auch Zur Judenfrage hieß, und das war die Frage, können Juden sich in der bürgerlichen Gesellschaft emanzipieren und nur Juden bleiben oder nicht? Das hatte bei dem Bruno Bauer einen sehr antisemitischen, substantialistischen Charakter, seine Position. Das hat der Marx kritisiert und hat gesagt, naja, selbstverständlich, das macht das Moderne des bürgerlichen Staats aus, da wird die Religion zur Privatsache, und insofern ist hier eine formelle Emanzipation möglich, aber keine menschliche Emanzipation, nur eine politische. Schon da kam die Frage nach dem Staat in der bürgerlichen Gesellschaft für ihn auf, zentral, und er hat sich eine ganze Weile beschäftigt dann mit staatstheoretischen Schriften und kam dann aber, nachdem er Hegels Rechtsphilosophie auseinandergenommen hat, zu dem Schluss, das beschreibt er dann in der späteren Schrift, in so einer Vorrede von der Schrift zur Kritik, beschreibt er quasi seinen eigenen Lebensweg. Die erste Arbeit unternommen zur Lösung der Zweifel, die mich bestürmten, war eine kritische Revision der hegelischen Rechtsphilosophie. Eine Arbeit, wovon die Einleitung in den 1844 in Paris herausgegebenen deutsch-französischen Jahrbüchern erschien. Kann man alles nachlesen in diesen Marx-Engels-Werken. Meine Untersuchung mündete in dem Ergebnis, dass Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind, so macht es heute noch die moderne Staatstheorie, Staatsrecht, noch aus den sogenannten allgemeinen Entwicklungen des menschlichen Geistes, das ist ein Stück weit auf Hegel gemünzt, sondern vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel nach dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts unter dem Namen bürgerliche Gesellschaft zusammenfasst, dass aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei. Also hier beschreibt er seinen Weg hin zur politischen Ökonomie und sagt, die Frage, warum es Staat braucht und warum Staat die Form annimmt, die er jetzt annimmt in der bürgerlichen Gesellschaft, die kann man sozusagen innerstaatlich nicht lösen, theoretisch, sondern nur, wenn man nach der Gesellschaft fragt, die irgendwie so organisiert sein muss, dass sie offensichtlich eine Verdopplung braucht in dieser staatlichen Instanz mit militärischer Zwangsgewalt und so weiter. Damit war er bei einem dritten Punkt, ein Schritt zurück noch. Dann fing er an, die erste Schrift, die sich in dieser Hinsicht mit politischer Ökonomie beschäftigt hat, waren dann die sogenannten Pariser Manuskripte, die ökonomisch-philosophischen Manuskripte. Und da wird eine Perspektive aufgemacht von Kritik, die von vielen, unter anderem zum Beispiel von Michael Heinrich und in der Tradition, in der er steht, von Louis Althusser kritisiert wird, als eine noch bürgerlich-humanistische und so weiter. Ich will die trotzdem mal vorlesen, weil ich meine, dass die Perspektive zwar beibehalten wird von der Marx, er formuliert das anders mit anderen Begriffen und begründet es dann auch anders. In diesen ökonomisch-philosophischen Manuskripten schreibt er, eben in der Bearbeitung der gegenständlichen Welt bewährt sich der Mensch daher erst wirklich als ein Gattungswesen. Diese Produktion ist sein werktätiges Gattungsleben. Durch sie erscheint die Natur als sein Werk und seine Wirklichkeit. Der Gegenstand der Arbeit ist daher die Vergegenständlichung des Gattungslebens des Menschen, indem er sich nicht nur einig im Bewusstsein intellektuell, sondern werktätig wirklich verdoppelt und sich selbst daher in einer von ihm geschaffenen Welt anschaut. So die schon eigenwillig formulierte Perspektive von dem Marx, eigenwillig deshalb, weil da solche Begriffe wie Gattungswesen vorkommen und die sind zu Recht auch als problematisch diskutiert worden. Aber ich denke, die Perspektive, die ihr hier habt, Perspektive auf eine freie Gesellschaft, in der alle zusammen frei entscheiden, was wie produziert wird und in der dann letztendlich die Menschen als gesellschaftliche Wesen die Welt anschauen können oder sich in der Welt anschauen können als eine von ihnen geschaffene. Das ist und bleibt die Emanzipationsperspektive von dem Marx bis ins Kapital, also auch die Perspektive der Kritik der politischen Ökonomie meines Erachtens. Sie wird nur ein Stück weit anders begründet und nicht so positiv formuliert wie hier. Da komme ich aber gleich drauf. Ein dritter Strang der Kritik ist bei dem Marx die Auseinandersetzung mit der Philosophie seiner Zeit, und zwar mit der kritischen Theorie, also mit der Philosophie von Kant und Hegel, zentral, und mit der Philosophie von Feuerbach, weil er den Feuerbach als den einzigen, also Feuerbach ist ein Junghegelianer, ein Zeitgenosse von Marx, der aus dieser junghegelianischen Diskussion kommt und der für den Marx der einzige ist, der ein ernsthaftes, ein kritisches Verhältnis zur hegelischen Dialektik hat und wahrhafte Entdeckungen auf diesem Gebiet gemacht hat. Überhaupt der wahre Überwinder der alten Philosophie. Also das ist ja sozusagen philosophisch das Umfeld, in dem sich der Marx bewegt. Und was heißt erstmal Kritik, also von dieser philosophischen Seite für ihn? Erstens, Kritik muss begründet sein. Kritik kann nicht einfach sagen, ich setze einen Anfang, Standpunkt der Arbeiterklasse oder was weiß ich, irgendein Prinzip oder sowas, sondern Kritik muss vom methodischen Anspruch her begründet sein. Nur dann ist sie nicht dogmatisch. Ja? Ist sie nicht begründet, ist sie dogmatisch, gerade politisch immer wieder in die Probleme, mein Dogma gegen irgendetwas anderes durchsetzen zu wollen oder zu müssen. Und dann geht es sozusagen um die Eroberung der Machtmittel dazu. Das ist nicht die Perspektive von dem Marx. Was ist noch ein Moment davon? Die Aufteilung von Subjekt und Objekt, wie man es in der so traditionell versteht, kann so nicht mehr gemacht werden, sondern mit dem Kant und dann eben mit dem Hegel kann man lernen, dass die Gegenständlichkeit der Gegenstände, also die Form, in der wir sie erkennen können, eine Leistung des Subjekts ist. Also es geht immer auch um Konstitution von Gegenständlichkeit durch die Subjekte und damit ist ein einfacher Dichotomie zwischen Subjekt und Objekt unmöglich geworden und damit sind auch die meisten Kategorien der Philosophie erstmal kritisch zu betrachten. Also so etwas wie Substanz kann da nicht mehr einfach wie bei Aristoteles gedacht werden, sondern das muss immer im Zusammenhang mit Subjektivität gedacht werden. Generell ist es eine Kritik an allen Ontologien, also an allen Seinsphilosophien, die irgendeine Form von Sein an den Anfang setzen und sagen, von hier aus leite ich jetzt mal den Rest ab. Natürlich beruft sich der Marx dann auch auf sowas wie Dialektik, das will und kann ich jetzt hier nicht in aller Kürze erklären, aber worum es geht ist, und das hat er sicher von Hegel, aber eben auch in kritischer Abgrenzung von dem Hegel, eine Argumentationsweise, die immer wieder mit Widersprüchlichkeiten argumentiert. Widersprüche aufdeckt, sie reflektiert und sie auf einer neuen Ebene der Darstellung nochmal neu diskutiert. Also es geht hier nicht um einen widerspruchslosen, konsistenten Zusammenhang, der dann geschildert wird und der dann Sozialismus heißt oder Kapitalismus, sondern Kritik heißt hier auch Widerspruchsentwicklung. Aber es gibt noch eine grundsätzliche Differenz zu diesen drei Philosophen, würde ich sagen. Denn der Marx gibt die Position zu philosophieren auf. Also die Kritik an Marx, Hegel und auch an Kant, Hegel und auch an Feuerbach endet in einer Kritik an Philosophie selbst. Er sagt da in den Pariser Manuskripten immer noch, man sieht, wie die Lösung der theoretischen Gegensätze selbst nur auf eine praktische Art, nur durch die praktische Energie des Menschen möglich ist und ihre Lösung daher keineswegs nur eine Aufgabe der Erkenntnis, das ist auf Hegel gemünzt, ja, sondern eine wirkliche Lebensaufgabe ist, welche die Philosophie nicht lösen könnte, eben weil sie dieselbe nur als theoretische Aufgabe fasste. Das ist ein Abschied von der philosophischen Fragestellung meines Erachtens und ein Hinwenden zu einer Kritik, die eben auf einer anderen Ebene, auf der Kritik der politischen Ökonomie dann fußt. Und das schwierigste methodisch, denke ich, an diesem ganzen Verfahren ist, dass er jetzt eine Kritik machen will am Kapitalismus. Das war zu hören. Ja, dass er eine Kritik am Kapitalismus üben will, die mehr ist als bloß immanent. Immanent würde heißen, die Widersprüche der bürgerlichen Theorie, ob der bürgerlichen Ökonomie oder der bürgerlichen Staatstheorie, zu kritisieren. Das ist ein leichtes, das macht er auch in den Theorien über den Mehrwert, das kann man auch heute machen, ist auch eine wichtige und dankbare Aufgabe, bürgerliche Ökonomie auf ihre Widersprüchlichkeiten hin zu kritisieren. Aber das ist nicht alles, sondern der Anspruch ist ja, eine Kritik zu betreiben, die die Perspektive hat, die Verhältnisse aufzuheben. Das wiederum will er aber nicht so machen, indem er einfach normativ einen Entwurf macht von einer anderen Gesellschaft, also eine Utopie letztendlich, und sagt, so, die stelle ich euch jetzt einfach entgegen den realen Verhältnissen. Also es ist weder bloß immanent, noch ist es utopisch, sondern es ist ja, was anderes. Und darüber kann man streiten. Es gibt da immer nur so Andeutungen, wie das zu denken ist. In der ganz frühen Schrift hat er mal geschrieben, es hindert uns also nichts, unsere Kritik an die Kritik der Politik, an die Parteinahme in der Politik, also an wirkliche Kämpfe anzuknüpfen und mit ihnen zu identifizieren. Wir, also er und seine politischen und theoretischen Genossen, wir treten dann nicht der Welt doktrinär mit einem neuen Prinzip entgegen. Hier ist die Wahrheit, hier knien nieder. Wir entwickeln der Welt aus den Prinzipien der Welt neue Prinzipien. Wir sagen ihr nicht, lass ab von deinen Kämpfen, sie sind dummes Zeug. Da kann man später nochmal drauf zurückkommen, wenn wir die Position der Wertkritik, wie sie hier in dem Flyer beschrieben ist, diskutieren. Wir sagen nicht, lass ab von deinen Kämpfen, sie sind dummes Zeug. Wir wollen die wahre Parole des Kampfes zuschreien. Wir zeigen ihr nur, warum sie eigentlich kämpft. Und das Bewusstsein ist eine Sache, die sie sich aneignen muss, wenn sie auch nicht will. In einer anderen Schrift, immer noch frühen Schrift, in der Kritik der Rechtsphilosophie, macht er diese berühmte Formulierung, dass man jede Sphäre der deutschen Gesellschaft schildert, will, dass man diese versteinerte Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen will, dass man ihnen ihre eigene Melodie vorsingt. Das sind also alles irgendwie bildhafte Umschreibungen von dem, wie ich meine, wie da Kritik konzipiert ist. In den Grundrissen gibt es später Stellen, wo er sagt, wenn nicht in der bürgerlichen Gesellschaft selbst schon Minen angelegt wären, dann wären alle Sprengversuche Don Quixoterie. Ja, also der Sozialismus oder der Kommunismus, wie man es nennen will, die vom Kapitalismus befreite Gesellschaft, ist nicht das völlig Jenseitige, die Utopie, die er gedenkt zu entwerfen, sondern es gibt in irgendeiner Weise Minen schon da. So, aber wie ist das zu denken? Das ist die Frage. Der Marx war nicht der Erste, der Kritik der politischen Ökonomie gemacht hat. Also wenn mein Vortrag heute heißt Kritik der politischen Ökonomie, dann müsste ich ja eigentlich einschränken und sagen von Karl Marx, weil es gab ja auch schon vorher welche, auf die ich mich jetzt am Rande beziehen würde, zum Beispiel Proudhon, Frühsozialist und Zeitgenosse von dem Marx. Der hat zunächst auch eine Kapitalismuskritik entworfen in der Schrift Was ist Eigentum? Hat die schöne Antwort gegeben, die schöne, aber auch problematische Antwort, Eigentum ist Diebstahl. Und hat selbst gemerkt, dass man damit nicht wirklich weit kommt in der Argumentation. Und hat dann, nachdem er einige Anläufe gemacht hat, und ebenfalls wie der Marx auch keine Utopie entwerfen wollte, wie seine Zeitgenossen Etienne Cabet und viele andere utopische Sozialisten, hat auch Proudhon eine Kritik der politischen Ökonomie verfasst, die sich nannte, je nachdem wie man es übersetzt, die Philosophie des Elends oder die Philosophie der Not. Und das ist einer der Ausgangspunkte von Marx Wert- und Gelddiskussion, weil er später mal dem Engels schreibt, von diesem falschen Bruder des Kommunismus müssen wir, und dieser falsche Bruder ist mit meinem Kapital erledigt. Ja? Also das heißt, man hat hier jetzt vier Momente der marxischen Kritik, die Kritik der kapitalistischen Realität, die Kritik der politischen Ökonomie als Wissenschaft, wie sie auftritt. Man hat Kritik, wie sie philosophisch, methodisch, zeitgenössisch vorhanden ist. Und man hat Kritik an verschiedenen sozialistischen Theoretikern und sozialistischen Bewegungen auch. Ja, es gab in Frankreich zu Marxes Zeit schon eine große sozialistisch-kommunistische Bewegung, das kann man auch bei dem Heinrich Heine schön nachlesen. Es gab natürlich in England, die waren ein bisschen anders gelagert, aber auch schon große Bewegungen. In Deutschland fing es ein bisschen später an, aber er fing ja auch schon an. Und Zeit seines Lebens ist er Marx immer auch Sozialismus und Kommunismus Kritiker gewesen. Ob das die Passagen sind im Kommunistischen Manifest oder in den Pariser Manuskripten, auch das Kapital selbst ist aufgeschrieben als eine Kritik an, wie er findet, falschen Sozialismusvorstellungen oder Kommunismus. Ich mache da jetzt mal keinen Unterschied. Ja? Also an falschen Vorstellungen davon, wie ist kapitalistische Gesellschaft abzuschaffen. So, das ist jetzt die Messlatte, die gelegt ist, wenn man ins Kapital anfängt, wenn man da rein guckt. Ja. Das sind mindestens die Ansprüche, die hier vorhanden sind, in einer Kritik der politischen Ökonomie. Und was macht er jetzt da? Was wir vor uns haben, oder ich hier jetzt vor mir habe, ist ja nur der erste Band vom Kapital. Ihr wisst ja, dass es davon drei gibt. Das ist aber nicht alles gewesen. Der ursprüngliche Plan war mal, also dass diese drei Bände sowieso nur ein Band sind, ja, und dass es noch fünf andere Bände gibt. Ist leider vorher gestorben, oder Gott hat einmal ein bisschen Lesearbeit erspart, aber das heißt, um Kapitalismus in seiner Totalität zu verstehen, hätte der Marx gesagt, da gibt es jetzt Streit unter den Philologen, ob er den Plan noch aufrechterhalten hat oder nicht und sowas, das finde ich jetzt alles mal nebensächlich, sondern er hätte mindestens gesagt, man braucht noch ein Buch zur Lohnarbeit, noch ein Buch zur Grundrente, ein Buch zum Staat, ein Buch zum Außenhandel und eins zum Weltmarkt. Das sind, glaube ich, die fünf Bücher, die noch fehlen. Der Weltmarkt am Ende, ja, da gibt es die schöne Formulierung in den Grundrissen, der Weltmarkt ist das Übergreifen der bürgerlichen Gesellschaft über den Staat. Ja, also man hat ja bürgerliche Gesellschaft mit der kapitalistischen Ökonomie, man hat Staat als die allgemeine politische Form dieser Gesellschaft, man hat dann die verschiedenen Staaten und den Handel untereinander und so weiter. Aber dann kommt nochmal der Weltmarkt als das Übergreifen der bürgerlichen Gesellschaft über den Staat. Das wäre also zumindest, also das Mindestmaß an dem, mit was man sich auseinandersetzen muss, wenn man Kritik der politischen Ökonomie und des Kapitalismus betreiben will. Und um das Ergebnis vorwegzunehmen, das wären auch die Mindestkriterien, um die es ginge, wenn man von Aufhebung vom Kapitalismus redet. Ja, also wenn man da nicht über Weltmarkt redet, braucht man gleich gar nicht anzufangen. Das heißt, es geht immer am Ende um die Aufhebung kapitalistischer Verhältnisse auf Weltmarktebene. Ich glaube, das ist jetzt falsch. So. Aber wie macht er das? Ich mache vielleicht einen kleinen Durchgang durch die Argumentation. Wenn man das Buch aufschlägt, dann fängt er an und da kommen alle Bezüge eigentlich auf einmal schon im ersten Satz deutlich raus. Den brauche ich gar nicht vorzulesen, den kann ich auswendig. Reichtum in Gesellschaft mit kapitalistischer Produktionsweise erscheint als ungeheure Warenansammlung. Da hat man sofort den Bezug zu Adam Smith, der Reichtum der Nationen, the wealth of nations, ja? Also den Bezug zur Theorie der politischen Ökonomie. Man hat den Bezug auch zu Alltagsvorstellungen, wie erscheint Reichtum da. Man hat sofort einen methodischen Verweis damit, dass er sagt, er erscheint so. Das lässt einem vermuten, dass es vielleicht anders ist, wenn es nur so erscheint. Und man hat von Anfang an die Sphäre der einfachen Zirkulation mit dieser Warenansammlung, also das ist die Sphäre, die auch theoretisch sozusagen die vorgegebene war, das ist die Ebene, auf der sich politische Ökonomie abspielt, die Sphäre der einfachen Zirkulation. Das ist eine Vorstellung, wie sie durchaus präsent war in den zeitgenössischen Diskussionen. Und es geht darum, um das Verhältnis von Waren und Geld. Und damit zugleich um das Verhältnis von Freiheit und Gleichheit, also um Äquivalententausch. Das sind die ersten paar Kapitel vom Kapital, mit denen er sich sehr gründlich auseinandersetzt und immer fragt, wie ist das möglich? Was ist die Bedingung der Möglichkeit davon, dass Reichtum so erscheinen kann in diesen Gesellschaften? Was macht Waren aus? Der Preiszettel erstmal. Ne? Und dann fragt er, in einer ziemlich komplizierten Argumentation, fragt er nach dieser Form des Werts als Preis und setzt sich dann mit der Arbeitswerttheorie auseinander, wie er sie von Ricardo vorgegeben hat. Simpel gesagt, also die sagt, Wert wird durch Arbeit konstituiert und gemessen. Ja? Und der Preis müsste dann eben dieser Wertausdruck sein. So. Das Problem ist aber schon von Anfang an bei dem Ricardo, dass das mit seiner Lehre vom Profit nicht zusammenpasst. Würde man nämlich diese Werttheorie richtig konsequent durchdenken, dann würde man zu ganz unterschiedlichen Profitraten kommen. Der Ricardo geht aber von Anfang an davon aus, dass es sozusagen empirisch evident auch so ist, dass in allen Branchen überall es eine einheitliche Profitrate gibt. Und sozusagen, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt für den Marx, der fragt, wie kann das sein, wie kriegt man das noch zusammen? Ist das einfach nur eine Unachtsamkeit, ein Widerspruch? Wie ist dieses ganze Verhältnis zu denken? Und von daher rollt er die ganze Arbeitswerttheorie auf und jetzt gibt es einen Streit darum, wie lange kann ich noch reden? Eine Stunde noch. Gibt es einen Streit darum, ist jetzt Marx auch Arbeitswerttheoretiker oder nicht? Also ist er sozusagen der Vollender Ricardos oder was ist er, was macht er? Jetzt stelle ich die Frage schon genauso. Marx ist natürlich nicht, also seine Position, was ist seine Position an dieser Stelle? Meines Erachtens ist es eine Kritik der Arbeitswerttheorie, und eine Kritik von Werttheorie insgesamt, wobei das Argument schon so ist, wenn man von Wert redet, muss man von Arbeit reden als Substanz des Werts. Aber er ist insofern nicht Arbeitswerttheoretiker, als er sagt, okay, mit gesellschaftlich durchschnittlich notwendiger Arbeitszeit kann man den Wert bestimmen im Sinne von fixieren. Und das wird dann im Geld ausgedrückt. Sondern sein Argument ist, diese Größe, die muss zwar notwendig unterstellt sein, aber sie lässt sich nie fixieren, sie lässt sich nicht bestimmen. Das ist sein Argument. Und dazu braucht es notwendig, weil ja auf der anderen Seite die Preise ja die Waren ja Preise haben. Sie sind ja fixiert. Es gibt keine Ware, die nur x Euro kostet, sondern es ist immer 5,50 Euro oder 5,75 Euro. Also man hat diese Fixierung in der Preisgestalt und zugleich kommt er über seine Analyse des Werts dazu, dass man die Wertverhältnisse als gesellschaftliche, die immer in Bezug zu allen Produktionen weltweit gestellt werden müssen, kann man nicht dazu kommen, einen Wert zu fixieren. So versucht er das Geld zu begründen, meines Erachtens, und zwar mit der schönen Formulierung, das Geld ist die Form, in der sich dieser Widerspruch bewegen kann. Das ist generell seine Herangehensweise, dass er nicht Widersprüche löst, sondern er versucht immer die nächste Form zu finden, in der sich dieser Widerspruch bewegen kann. Das ist dann erstmal das Geld, damit ist man das Problem erstmal ein Stück weit los. Dann diskutiert er aber das Geld so weit und Äquivalententausch, also Tausch von gleichen Werten, dass er sagt, das ist nicht denkbar ohne Mehrwert. Ja? Und dann gerät man wieder in den Widerspruch, am Ende der Zirkulation. Und am Ende dieser Zirkulation, wo doch nur gleiche Werte getauscht werden, einschließlich der wahren Arbeitskraft, die auch äquivalent getauscht wird, stellt sich dann die Frage, wie kommt es aber jetzt, dass doch am Ende GG' rauskommen muss? Also aus Geld muss doch Mehrwert, mehr Geld werden im Kapitalismus. Es muss doch Profit abwerfen. Wie ist das denkbar vor dem Hintergrund eines systematischen Äquivalententauschs, offensichtlich nur durch Betrug. Aber auch Betrug ist eigentlich keine sinnvolle Erklärung, weil wenn das universaler Betrug wäre, jeder immer versuchen müsste, den anderen zu betrügen, dann würde das das Problem auch nicht lösen, sondern würde sich letztendlich wieder aufheben. Also kommt er auf die nächste Ebene der Argumentation und sagt, es muss also irgendwie eine Ware geben, die diese geheimnisvolle Qualität hat, zu ihrem Wert verkauft zu werden und zugleich in der Lage zu sein, mehr Wert herzustellen, als sie selbst hat. Die wahre Arbeitskraft, und damit ist man in der Produktion. Und das ist eigentlich dann der Rest von diesem ganzen Band. Es wird kapitalistische Produktion diskutiert und wird diskutiert, wie systematisch Mehrwertproduktion möglich ist. Damit wird zunächst auch eine Klassenbestimmung gemacht, weil die Frage ja auch war nach der Kategorie der Klassen, erstmal auch in einem ganz ökonomistischen Sinne von, es gibt eben diejenige Sorte Menschen, die nur Eigentum an ihrer Arbeitskraft haben, und es gibt die Produktionsmittel, die Eigentümer der Produktionsmittel. Das wäre aber erstmal eine relativ ökonomistische Bestimmung der Klassen im Kapitalismus. Es kommt bei dem Marx da immer noch mehr dazu, so wie generell hier nicht, würde ich sagen, da würde ich mich jetzt auch abgrenzen von der Darstellung, wie hier Wertkritik in dem Flyer beschrieben ist, dass hier die objektiven Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus entwickelt werden. Es werden zwar hier Gesetzmäßigkeiten entwickelt des Kapitalismus, so sagt er auch so, in ihrem Durchschnitt, ja, aber das wird von dem Marx immer so gemacht, dass alle Kategorien auch als fetischistische kritisiert werden, also als Kategorien, wo gesellschaftliche Verhältnisse wie Dinge erscheinen. Im Geld am augenscheinlichsten, das sagt er irgendwo mal in den Grundrissen, bei dem Geld sei es so, als ob man die Gesellschaft mit sich in der Tasche herumtragen könne. Ja? Wie ein Gegenstand, wo sich ein gesellschaftliches Verhältnis vergegenständigt hat. So diskutiert er das auch an der Ware, so diskutiert er auch an der Arbeit, als Lohnarbeit. Und selbst bei der Maschinerie diskutiert er immer alle Kategorien als soziale Verhältnisse. Das sind keine objektivistischen Zusammenhänge, sondern das sind auch immer soziale Verhältnisse. Und da gibt es eine sehr schöne Stelle, auf die sich die Operaisten gerne beziehen. Wie es die Postoperaisten da jetzt halten wird, weiß ich nicht. Können wir vielleicht nachher auch darüber diskutieren. Da sagt er nämlich in dem Kapitel Produktion des Maschinerie und große Industrie, sagt er, die Maschinerie wirkt jedoch nicht nur als übermächtiger Konkurrent, stets auf dem Sprung, den Lohnarbeiter überflüssig in Anführungsstrichen zu machen, als ihm feindliche Potenz wird sie laut und tendenziell vom Kapital proklamiert und gehandhabt. Sie wird das machtvollste Kriegsmittel zur Niederschlagung der periodischen Arbeiteraufstände, Strikes und so weiter, wieder die Autokratie des Kapitals. Die Maschinerie als ein machtvolles Kriegsmittel gegen Arbeiter aufstellen. Und dann schreibt er zwei Sätze später, man könnte eine ganze Geschichte der Erfindungen seit 1830 schreiben, die bloß als Kriegsmittel des Kapitals wieder Arbeiter im Meuten ins Leben traben. Also eine vermeintlich objektivistische, technische Kategorie wie die Maschinerie wird hier auch als soziales Verhältnis diskutiert. Und also ich bin jetzt irgendwie kein Spezialist in Klassentheorie, aber wenn der Marx dann von Klassen redet, dann gibt es natürlich immer auch das Problem von, man kann das erstmal ökonomistisch an dem Eigentum an Produktionsmitteln bestimmen, aber damit ist die Frage noch nicht geklärt, ob diese Subjekte, die hier agieren müssen, auch selbst als Klasse agieren. Dazu gehören dann auch Fragen des Bewusstseins und sowas. Das ist irgendwie eine heikle Diskussion, wo man sich schnell auf Glatteis bewegen kann. Klar ist für den Marx, und das schon in den frühen Schriften, da würde ich mich jetzt auch mal ein bisschen aus dem Fenster hängen, dass wenn es eine Gruppierung gibt in dieser Gesellschaft, die in der Lage wäre, die Verhältnisse zu revolutionieren, und die Bedingung von revolutionieren wäre, das Kapitalverhältnis abzuschaffen, nicht bloß eine andere Eigentumsform zu finden, dann kann das nur die Arbeiterklasse sein. Und zwar in der Perspektive, sich selbst abzuschaffen, nicht zur Herrschaft zu gelangen. Würde sie zur Herrschaft gelangen, würde sie, das wäre vielleicht auch ein Schritt, ein historischer, vielleicht auch irgendwie mal notwendiger, das kann man anders diskutieren, aber zur Herrschaft zu gelangen, hieße lediglich sozusagen eine bürgerliche Revolution zu machen. Das hieße das zu machen. Das Bürgertum ist auch angetreten in seiner Revolution als die allgemeine Klasse, in der Perspektive, dass alle Bürger sein könnten. Jetzt sind natürlich alle nur Citoyens, Bourgeois können nicht alle sein, dann hätte man keinen Kapitalismus. Das kann dann nicht die Perspektive der Arbeiterklasse sein, sondern die Perspektive muss sein, die Abschaffung von sich selbst als Arbeiterklasse. Das hieß aber nicht, dass man Arbeit abschafft, meines Erachtens. Das ist bei dem Marx nicht zu finden. Die Kritik an der Arbeit schlechthin, sondern, so wie alle Kategorien im Kapital, wird Arbeit kritisiert in Gestalt der Lohnarbeit. Am Anfang in den Kapiteln als abstrakte Arbeit, aber die historische Form ist die Form der Lohnarbeit, die muss natürlich kritisiert werden und abgeschafft werden, aber nicht Arbeit überhaupt, halte ich für eine völlig blödsinnige Vorstellung, sondern im Gegenteil, es geht darum, Produktion zu emanzipieren. Das halte ich auch für das viel größere Problem, weil das hieße dann, man muss sich Gedanken darum machen, wie produziert wird, von wem es entschieden wird und. Ganz viele linke Theorien, unter anderem auch die von der Proudhon, aber auch heute zeitgenössische, kümmern sich um dieses Problem gar nicht. Das war für den Marx auch ein Grund, sich an diesem falschen Ruder des Kommunismus abzuarbeiten, der lediglich eine Verteilungstheorie im Kopf hat. Letztendlich kümmert man sich nicht um die Art und Weise, wie produziert wird, sondern man sucht Emanzipation auf der Ebene der Verteilung dieser schon produzierten Güter. Wenn man sich heutige Grundeinkommensdebatten anguckt oder vieles andere, dann ist das genau immer wieder auch der Fall. Und ich würde sagen, da kann man sich nicht guten Gewissens auf Marx berufen. Dem Marx ging es um was anderes. Dem ging es um die Produktion gesellschaftlicher Verhältnisse, um die Kritik dieser Produktion im Kapitalismus, aber dann eben auch um die Perspektive von Produktion, von einer anderen Produktion. So. Ich referiere jetzt nicht, was er da in dem Kapital weitermacht. Es ist klar, dass man, wenn man von der Produktion gesprochen hat, irgendwann wieder zurückkommen muss zur Zirkulation, weil das Zeug ja dann verkauft werden muss, was man hier produziert. Also ist der zweite Band der Zirkulation des Kapitals gewidmet. Der dritte Band dann nochmal der Produktion und der Zirkulation. Da wird dann noch die Grundrente ins Spiel kommen. Dort werden nochmal Fetischformen diskutiert, wie der Zins. Das ist eine ziemlich spannende Stelle dann nochmal, weil da diese Gestalt GG' sozusagen als die fetischistischste überhaupt auftaucht, also den Zins als Vorstellung, es wird aus Geld mehr Geld, man hat sozusagen alles das vergessen, was wir als Leser des Kapitals inzwischen wissen, wie Mehrwert produziert werden kann. Und es erscheint wieder so unmittelbar, als ob aus Zins mehr, aus Geld mehr Geld werden kann. Am Zins, da macht er dann auch so eine Diskussion an Volksvorstellungen fest, an der wir dann auch eine Diskussion führen könnte über Fetischvorstellungen von raffendem und schaffendem Kapital, die ich jetzt hier nicht ausführen will, aber ich denke, da wäre der Ort, um solche Vorstellungen, an die dann auch antisemitische Vorstellungen zu knüpfen sind, die euch ja interessieren, die da genauer zu führen, weil man da sozusagen begründen kann, in welchen verkehrten Vorstellungen von Ökonomie so etwas wie eine antisemitische Vorstellung angelegt ist. Ich würde damit nicht behaupten, dass man sozusagen notwendig jetzt da alles Mögliche daraus ableiten kann, was dann politisch mit dem Antisemitismus gemacht worden ist. Aber die Vorstellung zumindest, die kann man daraus kristallisieren. So, wie gesagt, die Bücher müssen eigentlich weitergeschrieben werden bis zum Weltmarkt und erst dann hätte man sozusagen alle Kriterien auf dem Tisch, von die sozusagen aufgehoben werden müssten, wenn man von einer Aufhebung des Kapitalismus sprechen will. Ja, also insofern ist diese Kritik eine negative. Sie ist so formuliert, dass er sagt, dass man, finde ich, herauslesen kann, wenn wir Kapitalismus kritisieren wollen, Kritik der politischen Ökonomie machen wollen, in der Perspektive auf eine befreite Gesellschaft, ja, dann gibt es die und die und die und die und die Kriterien, die abgeschafft werden müssen. Das heißt im Umkehrschluss, dass alle Vorstellungen, die nur partikulare Momente des Kapitalismus abschaffen wollen, in die Irre laufen und ihr Ziel nicht erreichen werden. Was meine ich damit? Vorstellung wie bei dem Proudhon, der sagt, wir wollen nicht das Geld abschaffen, sondern nur seine Qualität Zins abzuwerfen. Also wir wollen das Geld daran hindern, Kapital zu werden. Aber Geld brauchen wir, weil es ein pfiffig ausgedachtes Auskunftsmittel ist und weil das ganz gut ist für den Äquivalententausch. Ja? Da würde Marx sagen, da wirft man zur Vordertür den Kapitalismus raus und zur Hintertür holt man wieder rein. Man wird Vorstellungen kritisieren müssen, die sagen, wir machen das nur über das Eigentum. Wir müssen halt das Eigentum an Produktionsmitteln abschaffen. Das diskutiert der Marx selber an der Form der Aktiengesellschaft, da ist es schon hart, wird vergesellschaftet. Damit ist das Kapitalverhältnis noch nicht abgeschafft. Es werden Vorstellungen kritisiert, die meinen, man könne Kapitalismus in einem Land abschaffen und sich nicht um den Rest kümmern. Ja, es werden Vorstellungen kritisiert, die meinen, man müsse das über den Staat machen. Ja, man müsse nur die Staatsmacht erobern. Die Hand der Arbeiterklasse oder wem auch immer. Ja, solange man Staat hat, hat man bürgerliche Gesellschaft und Kapitalismus. Also Staat muss aufgehoben werden, wenn man Kapitalismus aufheben will. Aber der Staat ist nicht der Hebel, an dem angesetzt wird, sondern es müssten die gesellschaftlichen Verhältnisse sein, die sowas wie Staat überhaupt notwendig machen. Also das sind so nur so ein paar Beispiele von dem, was ich meine, was man aus dem Kapital rausziehen kann an Kritik, damit man nicht in solche Fallen geht, sozusagen eine halbherzige Kapitalismuskritik zu machen und dann sowas zu machen, was Herr Marx mal, ich glaube, da meinte er, Proudhon mit gesagt hat, er macht das polizeilich Erlaubte und das logisch Unerlaubte. Ja, das wäre ein bisschen zu wenig. So. Ja, damit lasse ich jetzt erstmal gut sein.